Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss und der schwarze Ritter. Flug in das Reich der Ritter. Onkel Ingmar, fliegst du in den Urlaub? Fragt Kokosnuss. Onkel Ingmar packt nämlich gerade seine Flugkoffer. Schön wär's, brummt der große Drache. Ich muss zum Wachdienst ins Reich der Ritter. Ins Reich der Ritter? Wo ist das denn? Fragt Kokosnuss neugierig. Hast du noch nie etwas vom Drachenbaum im Reich der Ritter gehört? Hör ich zum ersten Mal. Da erklärt Onkel Ingmar dem kleinen Feuerdrachen, was es mit dem Drachenbaum auf sich hat. Weit entfernt von der Dracheninsel liegt das Reich der Ritter. Inmitten des Reiches steht auf einem Berg ein uralter Apfelbaum. Unterhalb des Berges erhebt sich eine Ritterburg. Seit Drachengedenken wollen die Burgherren den Apfelbaum fällen, um auf dem Berg einen Turm zu errichten. Doch die Drachen halten Wache und geben Acht, dass dem Baum nichts geschieht. Deshalb heißt der Apfelbaum auch Drachenbaum. Die Ritter aber versuchen bis heute, die Drachen zu verjagen und den Baum zu fällen. Kokosnuss staunt. Onkel Ingmar, nimmst du mich mit zu den Rittern? Mitnehmen? Aber du kannst doch noch gar nicht richtig fliegen. Und außerdem sind die Ritter sehr ungemütliche Gesellen. Und für kleine Drachen ist es dort enorm gefährlich. Och bitte, Onkel Ingmar, ich kann doch auf deinem Rücken mitfliegen. Und außerdem sind Ferien. Ich werde auch so brav wie möglich sein. Versprochen. Tja, also, wenn du willst, aber... Also, wenn deine Eltern nichts dagegen haben, wäre ich einverstanden. Aber dann rucki-zucki, ich will nämlich gleich losfliegen. Kokosnuss spurtet davon und gerade als sich Onkel Ingmar die Koffer auf den Rücken schnallt, ist er wieder zurück und ruft, ich darf und Mathilda möchte auch gerne mitkommen. Ihre Eltern haben es erlaubt. Da erst bemerkt Onkel Ingmar das kleine Stachelschwein, das schüchtern hinter Kokosnuss hervorlugt. Also gut, brummt Onkel Ingmar. Aber haltet euch gut fest. Kokosnuss und Mathilda klettern in einen der beiden Koffer. Der große Drache breitet seine Flügel aus und steigt in den Himmel auf. Er fliegt hinweg über den Ozean, weiter über Felder und Wälder, über Seen und Flüsse, über Berge und Täler. Einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang. Kokosnuss und Mathilda machen es sich im Koffer bequem. Als Onkel Ingmar die Berge zum Reich der Ritter überquert, sind die beiden tief und fest eingeschlafen. Am Drachenbaum. Als Kokosnuss aufwacht, strahlt die Sonne in den Koffer hinein. Plötzlich, pluff, fällt ein großer roter Apfel direkt vor ihm ins Gras. Siehst du, schmunzelt Onkel Ingmar, das ist ein Begrüßungsapfel. Der Baum mag wohl kleine Drachen. Da steckt Mathilda ihren Kopf aus dem Koffer. Mag er auch Stachelschweine? Pluff, noch ein Apfel. Auch Stachelschweine, grinst Onkel Ingmar. Kokosnuss und Mathilda staunen. Der Stamm des mächtigen Apfelbaums ist breiter als ein ausgewachsener Feuerdrache. Das dichte Laub ist tiefgrün und seine Äpfel sind leuchtend rot. Am Fuße des Drachenbaumberges erhebt sich eine gewaltige Burg mit breiten Türmen und einem Wassergraben. An einem Fluss unterhalb der Burg liegt ein Dorf. Da fällt Kokosnuss Blick auf einen Punkt am Himmel. Aufgeregt springt er aus dem Koffer. Onkel Ingmar, da fliegt ein Drache! Onkel Ingmar gähnt und brummt. Das ist Ole. Der hatte vor mir Wachdienst. Jetzt darf er nach Hause fliegen. Und nun sei ein lieber kleiner Drache und lass mich schlafen. Der Flug war sehr anstrengend. Schlafen? Erwidert Kokosnuss empört. Aber du kannst doch nicht einfach schlafen. Du musst doch Wache halten. Onkel Ingmar öffnet ein Auge. Wird schon keiner kommen. Falls doch, kannst du mich ja wecken, hm? Aber, stottert Kokosnuss, so ein Ritter kann doch jeden Moment hier aufkreuzen. Ivo, keine Sorge. Die Ritter haben viel zu viel Angst vor uns Drachen. Aber ich dachte, die Ritter wollen uns Drachen verjagen, ruft Kokosnuss. Brummt Onkel Ingmar. Bei Ole kam mal einer vorbei. Aber als Ole ein Auge aufgemacht hat, ist er gleich wieder davongelaufen. Ich dachte, die Ritter sind gefährlich. Gefährlich ist etwas übertrieben. Einmal kam einer, der hat sich was getraut. Er rannte mit gezücktem Schwert auf den wachhabenden Drachen zu. Doch der hat ihm mit einem Feuerstrahl die Rüstung verkohlt. Seitdem heißt dieser Ritter der Schwarze Ritter. Aber sonst ist hier nicht viel los. Deshalb habe ich auch einen Haufen Bücher mitgebracht. Du meinst, du willst hier nur herumliegen und lesen? Klar, was denkst du denn? So, und nun muss ich aber schlafen. Onkel Ingmar gähnt, dreht sich um und schließt seine Drachenaugen. Kokosnuss aber plumpst enttäuscht ins Gras. So was Blödes. Schöne Ferien sind das. Kokosnuss, meldet sich Mathilda, lass uns doch einen Ritter suchen. Kokosnuss springt auf. Das machen wir. Onkel Ingmar öffnet ein Auge. Aber fallt bloß nicht in eine der Drachenfallen. Hier wimmelt es davon. Der schwarze Ritter. Die beiden Freunde stromern den ganzen Tag über in den Wäldern herum. Aber kein einziges Mal bekommen sie einen Ritter zu Gesicht. Ich dachte, wir sind hier im Land der Ritter, brummt Kokosnuss. Hier gibt's überhaupt keine Ritter. Da bleibt Mathilda stehen. Sieh nur, Kokosnuss, da unten. Ist das vielleicht ein Ritter? Am Rande des Waldes sehen sie mehrere Gestalten. Eine von ihnen trägt eine schwarze Rüstung. Der schwarze Ritter, flüstert Kokosnuss. Aufgeregt schleichen die beiden sich an. Da hören sie den schwarzen Ritter sprechen. Bald wird der Drache den Honig wittern. Sobald er davon gegessen hat, wird er müde wie ein Murmeltier. Das Schlafmittel, das ich in den Honig geträufelt habe, würde 100 Bären einschläfern. Aber bevor ihm die Augen zufallen, erblickt er die Sonnenliege, die wir ihm gebaut haben. Grinst einer der anderen Männer. Mit Rädern unten dran. Genau, sagt der schwarze Ritter. Er wird auf der Liege sanft einschlummern. Dann fesseln wir ihn und ziehen ihn in die Burg. Und zur Belohnung bekommst du die Tochter des Burgherrn zur Frau, sagt der andere. Und wirst der neue Burgherr. Dann bin ich der Herr über das Ritterreich, ruft der schwarze Ritter und trommelt mit seinen eisernen Fäusten so laut auf seine eiserne Brust, dass Kokosnuss und Mathilda erschrocken zusammenzucken. Schnell, flüstert Kokosnuss. Wir müssen Onkel Ingmar warnen. So schnell sie können, schleichen die beiden davon und rennen hinauf zum Drachenbaum. Doch oben auf dem Berg ist weit und breit kein Onkel Ingmar zu sehen. Da hängt ein Zettel, ruft Mathilda völlig außer Atem. Kokosnuss liest Onkel Ingmars Nachricht vor. Habe Honig gewittert, komme gleich wieder. Oh weh, sagt das kleine Stachelschwein. Jetzt geht er in die Falle. Komm, Mathilda, wir folgen einfach dem Honiggeruch und Onkel Ingmars Spuren, ruft Kokosnuss. Die großen Drachenfußspuren sind gut zu erkennen. In Windeseile laufen die beiden den Berg hinab. Kurz bevor der Wald endet, bleiben sie atemlos stehen. Durch die Bäume hindurch sehen sie die Brücke über den Fluss und dahinter eine große Wiese. Weit hinten auf der Wiese bewegt sich eine riesige Gestalt. Das ist er, ruft Kokosnuss. Freudig macht er einen Luftsprung. Doch als er wieder auf dem Boden landet, geschieht etwas Schreckliches. Unter ihm bricht der Waldboden ein. Hilfe! Schreit Kokosnuss. Hilfe! Schreit Mathilda. Alle beide stürzen in ein tiefes Erdloch. Die Honigfalle. Onkel Ingmar ist viel zu weit entfernt, um die Hilfeschreie von Kokosnuss und Mathilda zu hören. Er schlendert gut gelaunt über die grüne Wiese und summt: Ich bin ein Feuerdrache und schiebe gerade Wache. Am Apfelbaum, da wohn ich. Mein Leibgericht ist Honig. Mein Leibgericht ist Honig. Da erblickt er mitten auf der Wiese eine große Sonnenliege und daneben ein riesiges Fass voll Honig. Nanu, denkt Onkel Ingmar, eine Sonnenliege mitten auf der Wiese? Seltsam. Und ein Riesenfass voll Honig. Oh, wie wunderbar. Der Drache schleckt so lange von dem köstlichen Honig, bis sein Bauch kugelrund ist. Da werden seine Augenlider plötzlich ganz schwer und er wird müde wie ein Murmeltier. Überlegt er, eigentlich sollte ich wieder zum Drachenbaum zurückkehren. Aber ich kann mein Nickerchen auch hier machen. Wo doch diese wunderschöne Sonnenliege schon hier steht. Und noch ehe Onkel Ingmar einen weiteren Gedanken denken kann, ist er auf die Liege gesunken und eingeschlafen. Als der Drache laut und vernehmlich schnarcht, kommen vom nahen Waldrand der schwarze Ritter und seine Kumpane mit ein paar schweren Stricken herbei. Rufen die Männer. Wir haben den Drachen besiegt. Grinsend tanzen sie um den schlafenden Onkel Ingmar herum. Der schwarze Ritter aber ruft: Genug, fesselt den Drachen. Wenig später ziehen die Männer die große Liege mit dem gefesselten Onkel Ingmar in die Burg. Vorneweg reitet hoch zu Ross der schwarze Ritter. Die Nachricht vom gefangenen Drachen verbreitet sich in Windeseile und die Bewohner des Dorfes und der Burg strömen herbei. Der Burgherr Bruno der Bärtige und seine Tochter Bruniberta erscheinen auf ihrem Balkon. Als der Tross mit dem gefangenen Drachen auf dem Burgplatz angelangt ist, blickt der schwarze Ritter hinauf zu Bruno dem Bärtigen und ruft: In einem schweren Kampf mit Schwert und Schild besiegte ich den feurigen Drachen und bringe ihn euch zum Geschenke. Nun gebt mir eure holde Tochter zur Frau. Mit einem Mal ist es ganz still auf dem Burgplatz. Die Menschen betrachten staunend den riesigen Drachen und dann ehrfurchtsvoll den schwarzen Ritter. Da erhebt Bruno der Bärtige die Stimme. So ist es versprochen. So sei es. Du hast den Drachen besiegt. Dafür bekommst du meine Tochter zur Frau und wirst der neue Burgherr. Noch vor Sonnenuntergang wird mit den Hochzeitsvorbereitungen begonnen. Denn schon am nächsten Morgen sollen der schwarze Ritter und Bruniberta heiraten. Der schlafende Onkel Ingmar aber bleibt gefesselt mitten auf dem Burgplatz liegen. Walter von der Blumenwiese. Kokosnuss und Mathilda sind so tief gestürzt, dass sie bewusstlos am Boden des Erdloches liegen. Erst als die Dämmerung einsetzt, wachen sie auf. Wo sind wir hier? Fragt Mathilda. Kokosnuss sieht sich um. Das, autsch, ist bestimmt eine Drachenfalle. Mathilda schaut an der steilen Erdwand empor. Ob du bis dort oben hinauffliegen kannst? Ich versuch's, antwortet Kokosnuss, breitet seine Flügel aus und flattert angestrengt in die Höhe. Er probiert es noch einmal und noch einmal, aber er schafft es immer nur bis kurz unter den Rand. Das hat keinen Zweck, sagt er atemlos. So kommen wir hier nicht heraus. Psst, zischt Mathilda. Da kommt jemand. Kokosnuss horcht. Stimmt, da singt einer ein Lied. Ach, ich armes Walterbübchen, kehr zurück ins Dichterstübchen. Im Herzen nichts als Traurigkeit, verloren ist die holde Maid. Vermählt wird sie mit dem schwarzen Ritter. Das ist mein Ende, oh, oh, oh, wie bitter. Zu Hilfe! Schreien Kokosnuss und Mathilda. Da bricht das Lied ab und Schritte nähern sich. Die Schritte werden langsamer. Plötzlich ist es still. Jemand beugt sich über den Rand des Erdloches. Kokosnuss erkennt einen Mann mit einer langen Nase. Hallo? Ist da jemand? fragt der Mann. Vorsichtig tritt Kokosnuss aus der Ecke heraus. Ja, hallo. Der Mann weicht erschrocken zurück. Ein Drache! Genau, ich bin Kokosnuss und wer bist du? Stottert der Mann. Ich bin Walter von der Blumenwiese, der Minnesänger. Sehr erfreut. Hilfst du uns aus dem Loch heraus? Wieso uns? Ist da noch jemand? Da tritt Mathilda hervor. Ich bin auch noch da. Ein Stachelschwein, ruft Walter verblüfft. Gestatten? Mathilda, sagt Mathilda. Hilfst du uns nun heraus? Fragt Kokosnuss. Weiß nicht. Wenn ihr hier oben seid, dann speist du bestimmt Feuer. Aber nein, dafür habe ich gar keine Zeit. Ich muss nämlich meinen Onkel warnen, sonst tappt er in eine Honigfalle. Honigfalle? Ja, der schwarze Ritter will meinen Onkel mit einem Fass Honig in eine Falle locken. In dem Honig ist nämlich Schlafmittel drin. Schlafmittel? Sagt Walter. Ich fürchte, ihr kommt zu spät. Der große Drache liegt schon gefesselt auf dem Burgplatz. Der schwarze Ritter hat erzählt, dass er ihn in einem schweren Kampf besiegt habe. So ein Angeber, ruft Kokosnuss wütend. Dieser blöde schwarze Ritter könnte doch meinen Onkel Ingmar niemals besiegen. Oh nein, was machen wir jetzt bloß? Walter lässt den Kopf hängen. Weißt du, seufzt er, ich bin auch ganz traurig und wütend. Der schwarze Ritter bekommt nämlich die Tochter des Burgherrn zur Frau. Dabei liebt sie doch mich und ich liebe sie. Aber ihr Vater hat sie dem zur Frau versprochen, der den Drachen besiegt. Jetzt ist alles zu spät, denn schon morgen soll die Hochzeit stattfinden. Da sagt Kokosnuss, aber wenn wir Onkel Ingmar befreien, dann ist es nicht zu spät. Walter erschrickt. Den großen Drachen befreien? Seid ihr verrückt? Der wird doch die ganze Burg zerstören. Kokosnuss grinst. Und wenn du gegen Onkel Ingmar kämpfst und gewinnst? Ich? Der macht doch Apfelmus aus mir. Aber nicht, wenn er dich gewinnen lässt. Mich gewinnen lässt? Aber der große Drache speit doch Feuer und ist furchtbar gefährlich. Ivo, sagt Mathilda. Onkel Ingmar ist ein ganz verträglicher Typ. Wenn wir ihn bitten, dich gewinnen zu lassen, dann macht er das. Seid ihr sicher? Klar, sagt Kokosnuss. Erst verkohlt Onkel Ingmar dem schwarzen Ritter den Hintern, dann kämpfst du gegen ihn, gewinnst und bekommst die Tochter des Burgherrn zur Frau. Aber nur, wenn du uns jetzt endlich hier herausholst, fügt Mathilda hinzu. Walter überlegt. Klingt gar nicht so übel. Schnell holt er einen langen Stock und lässt ihn hinab in die Grube. Als die drei auf Walters Pferd den Weg zur Burg hinaufreiten, ist die Sonne bereits untergegangen. Nachts in der Burg. Kurz bevor sie den Burggraben erreichen, klettert Mathilda im Schutz der Dunkelheit auf Kokosnuss Schultern. Walter leiht den beiden seinen Kapuzenumhang. So verkleidet überqueren die drei Freunde die Zugbrücke und passieren die Wache am Burgtor. Als sie den Burgplatz betreten, fällt ihr Blick sofort auf den schlafenden Drachen. Armer Onkel Ingmar, sogar sein Maul haben sie zugebunden, murmelt Mathilda. Klar, sagt Kokosnuss, damit er nicht Feuer speien kann. Der kleine Drache klettert zu Onkel Ingmars Ohr hinauf und flüstert, aufwachen. Onkel Ingmar aber schnarcht so friedlich weiter wie zuvor. Aufwachen, wiederholt Kokosnuss etwas lauter. Onkel Ingmar rührt sich immer noch nicht. Da ruft Kokosnuss so laut er kann, aufwachen, du Schnarchnase! Endlich öffnet der große Drache erst das eine, dann das andere Auge. fragt er. Hä? Fragt Kokosnuss. Er fragt, wo er ist, sagt Mathilda. Komm, wir lösen den Knoten. Kokosnuss und Mathilda ziehen den Knoten der Maulfessel auf. Wo bin ich? Wiederholt Onkel Ingmar. Nicht so laut, flüstert Kokosnuss. Du liegst mitten auf dem Burgplatz. Der schwarze Ritter hat nämlich Schlafmittel in den Honig gekippt. Unerhört. Der kann was erleben, brummt Onkel Ingmar und will sich aufrappeln. Warte, Onkel Ingmar, nicht aufstehen. Wir haben eine Idee, sagt Kokosnuss und flüstert seinem Onkel den Plan ins Ohr. Der große Drache hört aufmerksam zu. Als Kokosnuss ihm erzählt, dass er dem schwarzen Ritter so richtig den Hintern verkohlen darf, grinst Onkel Ingmar. Aber als er hört, dass er Walter den Minnesänger gewinnen lassen soll, rümpft er die Nase. Wer ist das denn? Da tritt Walter schüchtern hervor. Das bin ich. Gegen diese kleine Nudel soll ich verlieren? Onkel Ingmar ist empört. Also, das mit der kleinen Nudel habe ich jetzt aber überhört, erwidert Walter beleidigt. Scht, zischt Kokosnuss. Walter hat uns aus der Drachenfalle befreit. Außerdem liebt er die Tochter des Burgherrn und er wäre bestimmt ein guter Burgherr. Brummt Onkel Ingmar. Und du wirst auch nicht den Apfelbaum fällen? Ganz bestimmt nicht, versichert Walter. Ich würde niemals einem Apfelbaum Schaden zufügen. Dann ist ja alles in bester Butter, freut sich Kokosnuss. Jetzt legen wir dir die Maulfessel wieder um und lockern die anderen Fesseln. Mit vereinten Kräften sind die Knoten schnell gelockert. Aber Onkel Ingmar passt auf, dass er immer noch wie gefesselt aussieht. Danach schleichen Kokosnuss, Mathilda und Walter mit Walters Pferd davon und suchen sich in einem Stall einen Platz für die Nacht. Franz der Finstere. Als der erste Sonnenstrahl auf den Burgplatz fällt, ertönen die goldenen Fanfaren. Und zur Feier des Tages donnern die Kanonen aus allen Rohren. Überall in der Burg herrscht geschäftiges Treiben. Lange Tafeln werden festlich gedeckt. Aus den Fenstern wehen bunte Fahnen. Gaukler und Musiker ziehen durch die Gassen. Bei Onkel Ingmar herrscht großes Gedränge. Jeder will einen Blick auf den riesigen Drachen werfen. Onkel Ingmar aber lässt sich nichts anmerken. Obwohl er hellwach ist, tut er so, als sei er noch ganz schläfrig. Kokosnuss und Mathilda haben sich wieder mit dem Kapuzenumhang verkleidet und mischen sich mit Walter unter die Leute. Da ertönen die Fanfaren ein zweites und dann ein drittes Mal. Es wird still auf dem Platz, denn auf dem Balkon erscheinen Bruno der Bärtige und seine Tochter Bruniberta. Im selben Augenblick reitet der schwarze Ritter durch die staunende Menge bis vor den Balkon. Seine schwarze Rüstung und sein Schwert leuchten blitzblank geputzt in der Morgensonne. Bruno der Bärtige tritt vor und ruft: Schwarzer Ritter, du bist stärker als der große Drache. So nimm also meine Tochter zur Frau und werde der neue Burgherr. Doch zuvor enthülle dein Angesicht. Der schwarze Ritter nimmt langsam seinen schwarzen Helm ab. Ein Raunen geht durch die Menge und der Burgherr erschrickt. Auch Walter kriegt einen Schreck. Oh weia, das ist Franz der Finstere. Wer ist das denn? Fragt Mathilda. Der schwarze Ritter, flüstert Walter, ist in Wirklichkeit Franz der Finstere, ein übler Bursche. Er ist im ganzen Ritterreich bekannt, weil er sich dauernd besäuft und Schlägereien anfängt. Wie furchtbar wäre es, wenn Bruniberta ihn heiraten müsste. Bruniberta starrt entsetzt auf den Burgplatz hinab. Da erblickt sie ihren geliebten Walter und eine kleine Träne kullert über ihre Wange. Nun denn, ruft Bruno der Bärtige. Wenn jemand etwas gegen die Heirat vorbringen möchte, so kann er es jetzt tun. Wie ein Blitz meldet sich Walter. Ja, ich! Franz der Finstere blickt höhnisch zu Walter. Bruno der Bärtige aber sagt: So sprich, Walter von der Blumenwiese. Der finstere Franz, der schwarze Ritter, der hat den Drachen gar nicht im Kampfe besiegt. Er hat ihm ganz hinterhältig Schlafmittel in den Honig geschüttet. Wieder geht ein Raunen durch die Menge. Bruno blickt hinab zu Franz dem Finsteren. Spricht Walter die Wahrheit? So ein Quatsch, antwortet der schwarze Ritter. Ich bin allein mit meinem Schwert gegen den Feuerdrachen angetreten und habe gekämpft wie ein Löwe. Da wirft Mathilda den Umhang ab und springt zu Boden. Kokosnuss fliegt ein Stück in die Höhe und ruft: Der schwarze Ritter lügt! Mein Onkel Ingmar wurde mit Schlafmittel besiegt! Erschrocken weichen die Leute zurück. Ein kleiner Drache! In diesem Augenblick reißt sich Onkel Ingmar die Fesseln vom Leib und brüllt: Und ich bin ein großer Drache. Und wenn du Mumm hast, schwarzer Ritter, dann kannst du ja noch einmal gegen mich kämpfen. Diesmal aber ohne Schlafmittel. Schreiend rennen die Burgbewohner davon und verstecken sich in den Gassen. Dem schwarzen Ritter ist vor Schreck der Helm aus der Hand gefallen. Bruno der Bärtige ruft vom Balkon herab: Schwarzer Ritter, kämpfe gegen den großen Drachen, sonst wird er die Burg in Schutt und Asche legen. Zögernd zieht Franz der schwarze Ritter sein Schwert. In Ordnung, mach ich. Doch plötzlich gibt er seinem Pferd die Sporen und will davonreiten. Kokosnuss aber hat aufgepasst. Blitzschnell versperrt er dem schwarzen Ritter den Weg und stößt einen kräftigen Feuerstoß aus. Das Pferd scheut und wirft den Ritter ab. Eine große Drachenhand packt ihn am Ohr und schüttelt ihn so, dass die Rüstung scheppert und klappert. Na, du kleine Blechbüchse, herrscht Onkel Ingmar den Ritter an. Von jetzt an träufelst du kein Schlafmittel mehr in den Honig. Versprochen? Zitternd antwortet der Ritter: In Ordnung, mach ich nie wieder. Und deine Drachenfallen, die schaufelst du alle eigenhändig wieder zu? Versprochen. Und danach backst du uns einen schönen großen Apfelkuchen, aber mit viel Sahne. Was? Bist du schwerhörig oder soll ich dir deinen Hintern verkohlen? Alles klar, kein Problem. Apfelkuchen mit Sahne, mach ich, stottert Franz. Da setzt Onkel Ingmar den schwarzen Ritter wieder auf das rabenschwarze Pferd. Der Ritter gibt seinem Ross die Sporen und galoppiert so schnell davon, als sei ein ganzer Bienenschwarm hinter ihm her. Wer ist stärker als ein Drache? Oh! Ruft Onkel Ingmar grimmig und bläst einen mächtigen Feuerstrahl in die Luft. Und jetzt bin ich richtig sauer. So sauer, dass ich am liebsten die ganze Burg auffressen würde. Erschrocken zucken Bruno und Bruniberta und alle anderen Burgbewohner zusammen. Da stößt Kokosnuss Walter heimlich an und flüstert: Jetzt kommt dein Auftritt. Walter stolpert ein paar Schritte in Onkel Ingmars Richtung, schwingt seine kleinen Fäuste und ruft: Wehe, du machst dir irgendwas kaputt, du Riesenklops. Dann kriegst du es aber mit mir zu tun. Onkel Ingmar blickt hinab zu dem schmächtigen Minnesänger. Was? Du, kleines Gürkchen, willst gegen mich kämpfen? Aus dir mache ich Apfelmus mit Petersilie. Dann komm nur her, du Fettwanst. Wirst schon sehen. Hast du Fettwanst gesagt, du Hühnerbein? Na warte! Ruft Onkel Ingmar und gibt Walter einen Stups, dass dieser in hohem Bogen durch die Luft fliegt. Plumps! Aua! Schreit Walter, schüttelt sich, springt auf und schwingt wieder seine Fäuste. Komm nur her, du Gewürzgurke! Gewürzgurke? Na warte, du Laubfrosch! Brummt Onkel Ingmar und gibt dem kleinen Minnesänger einen weiteren Stups. Wieder fliegt Walter in hohem Bogen durch die Luft und plumpst auf seinen Hintern. Aua! Oh! Onkel Ingmar beugt sich herab. Na, hast du schon genug, du kleiner Wackelpudding? Walter reibt sich seinen schmerzenden Hintern und flüstert, aber ich sollte den Kampf doch gewinnen. Onkel Ingmar flüstert zurück. Ich dachte, es soll auch ein bisschen echt aussehen. Jetzt bin ich aber dran. Abgemacht. Dann hau mir jetzt einmal kräftig auf die Nase. Laut, dass jeder es hören kann, ruft Walter, jetzt platzt mir aber der Kragen. So kräftig er kann, haut er Onkel Ingmar auf die Nase. Der große Drache macht einen Satz rückwärts und landet auf seinem Drachenpopo. Oh, aua! Ruft Onkel Ingmar, springt auf und läuft mit erhobenen Fäusten auf Walter zu. Walter aber landet einen gezielten Boxhieb und wieder fällt Onkel Ingmar zu Boden. Autsch! Oh. Jetzt kommen die Burgbewohner aus ihren Verstecken und schauen ungläubig auf den kleinen Walter. Da ruft Bruni Bertha, Bravo, Walter, bravo! Bruno der Bärtige und alle Burgbewohner stimmen mit ein. Bravo, Walter, bravo! Onkel Ingmar flüstert, jetzt pack meinen Schwanz, wirbele mich durch die Luft und schleudere mich über die Burgmauer nach draußen. Das schaffe ich doch nie, wispert Walter. Mach nur, ich werde dir helfen, brummt Onkel Ingmar. Walter läuft zur Schwanzspitze des Drachen, packt sie und versucht, Onkel Ingmar durch die Luft zu wirbeln. Und tatsächlich, es funktioniert. Onkel Ingmar hilft nämlich heimlich mit seinen Flügeln mit. Oh, Hilfe! Oh, Hilfe! Ruft er. Walter wirbelt ihn ein, zwei, dreimal durch die Luft und schleudert ihn dann in hohem Bogen über die Burgmauer. Als Onkel Ingmar hinter dem Burggraben auf der Wiese aufschlägt, bebt die Erde. Bruni Bertha, Bruno, Walter, Kokosnuss, Mathilda und alle Burgbewohner rennen durch das Burgtor nach draußen. Staunend stehen sie vor dem riesigen Drachenleib. Hast du genug? Ruft Walter streng. Gnade, fleht Onkel Ingmar. Bitte nicht mehr hauen und bloß nicht durch die Luft wirbeln. Ich tue auch alles, was du sagst. Da werfen die Burgbewohner erst ihre Hüte in die Luft und dann den kleinen Walter. Bravo, Walter! Rufen sie. Bravo! Und Bruno der Bärtige spricht. Walter von der Blumenwiese, möchtest du meine Tochter Bruni Bertha zur Frau nehmen und der neue Burgherr sein? Aber klaro, ruft Walter freudestrahlend. Überglücklich wirft Bruni Bertha ihren geliebten Walter dreimal in die Höhe. Danach gibt sie ihm einen Kuss, dass der kleine Minnesänger rot wird wie ein Radieschen. Und eure Hochzeitsreise? Ruft Kokosnuss. Verbringt ihr auf der Dracheninsel. Jedenfalls seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr wollt. Mit dem größten Vergnügen, strahlt Bruni Bertha. Es ist uns eine Ehre, sagt Walter.